Das Deutsche Antiimperialistische Forum veröffentlichte am 29. September eine Erklärung gegen die südkoreanische Regierung. Darin hieß es: Als Südkorea in den 1980er Jahren Überschwemmungsschäden erlitt, schickte die DVK nach Süden viele Hilfsgüter. Aber die südkoreanischen Behörden, die extrem in Menschenhass und Konfrontation mit Landsleuten befangen sind, nutzen die große Hochwasserkatastrophe in den nördlichen Gebieten der DVK für die demagogische Propaganda gegen die Republik aus.